Am 3. Oktober legte die Fahrradmarschgruppe für koreanische Einheit vom Vorbereitungskomitee im Gebiet China für gemeinsame Konferenz der Parteien, Organisationen und einzelnen Persönlichkeiten vom Norden, Süden und Ausland für den Frieden und die selbstständige Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel unter Leitung des gemeinsamen stellvertretenden Vorsitzenden des Vorbereitungskomitees Choi Soo-bong, des stellvertretenden Vorsitzenden des Generalverbandes der China-Koreaner an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansudae Blumenkorb und Sträuße nieder und verneigte sich davor.